17. Brief. Geist im Raum und auch im Labor. Liebe Vanessa, in den letzten Briefen habe ich dir vor Augen zu führen versucht, dass von Seiten der Wissenschaft nichts dagegen spricht, unserer Intuition zu glauben, dass der Raum von Bewusstsein erfüllt ist. Im Gegenteil. Einige der führenden Physiker meinen sogar, dass so die Antworten der Natur am besten zu verstehen sind, wenn wir Fragen über den Grundstoff der Welt stellen. Heute möchte ich dir von aufregenden, ja revolutionären Forschungen berichten, von Beobachtungen, die deutliche Hinweise auf die gegenseitige Durchdringung von Bewusstsein und Raum geben. Beteiligt sind an diesen nach allen Regeln der Wissenschaftlichkeit durchgeführten Arbeiten Forscher, die auch in der konventionellen Wissenschaft ein hohes Ansehen genießen. Man hat hier sogar sehr viel mehr Sorgfalt walten lassen und kritischer kontrolliert, als normalerweise für notwendig erachtet wird. Ich werde vor allem über die Arbeit von Menschen berichten, die ich persönlich kenne und für deren Integrität und wissenschaftliche Intelligenz ich bürgen kann. Aber es gibt gewiss noch andere, die mit ähnlichen Untersuchungen befasst sind und zu ähnlichen Ergebnissen kommen. In einem kleinen Labor, irgendwo im riesigen Komplex der angesehenen Princeton University School of Engineering and Applied Science versteckt, bahnt sich seit über 15 Jahren ganz leise eine Revolution an. Das Labor wird von den dort Arbeitenden und deren Freunden liebevoll Birne genannt. PIER. Das ist die Abkürzung von Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory. Geleitet wird das Labor von Robert Jahn, Professor für Aeronautik und emeritierter Dekan der School of Engineering and Applied Science. Das Management liegt in den Händen der Psychologin und Geisteswissenschaftlerin Brenda Dunn. Das PIER-Labor erforscht die Rolle, die das Bewusstsein bei der Gestaltung der stofflichen Wirklichkeit spielt. Sie untersuchen das anhand der Auswirkungen der Gedanken oder Intentionen eines sogenannten Operators auf physikalische Zufallsprozesse, in diesem Fall auf den Output einer sehr einfach gebauten elektronischen Maschine, die Zufallsgenerator genannt wird. Solch ein Generator erzeugt auf elektronischem Weg Serien von Nullen und Einsen. Dabei bleibt die Abfolge der Nullen und Einsen völlig dem Zufall überlassen. Ein elektronisches Äquivalent des Münzenwerfens, bei dem man zählt, wie oft Kopf und wie oft Zahl oben liegt. Wenn du eine Münze 1000 Mal wirfst, erwartest du, dass beide Möglichkeiten annähernd 500 Mal verwirklicht werden. Und so darf man auch beim Zufallsgenerator erwarten, dass nach 1000 Generationsschritten je ungefähr 500 Nullen und Einsen vorliegen. Die Wahrscheinlichkeit für eventuelle kleine Abweichungen lässt sich genau berechnen. Wenn man den Apparat nun einfach vor sich hin generieren lässt, ohne dass jemand ihm Beachtung schenkt, druckt er genau das aus, was nach der Zufallswahrscheinlichkeit zu erwarten ist, eine ziemlich gleiche Zahl von Nullen und Einsen. Was aber, wenn eine Versuchsperson dem Output des Generators ein Übergewicht in Richtung mehr Einsen oder mehr Nullen zu geben versucht? Die Versuchsanordnung dazu ist ganz einfach. In einem behaglich ausgestatteten Raum sitzt ein Operator in einem bequemen Sessel vor dem Apparat und versucht, ihn zu beeinflussen. Wie Jan und Dunn feststellten, ist diese angenehme Umgebung wichtig, weil der Operator sich dann wohl und vor allem als Kollege einbezogen fühlt und nicht als Versuchskaninchen, wie es in der Experimentalpsychologie so häufig der Fall ist. Auch die Befangenheit des Operators soll auf diese Weise abgebaut werden, da sie sich offenbar auf das, was untersucht werden soll, eher hemmend auswirkt. Jan und Dunn wählten bewusst keine Operatoren aus, die behaupteten, psychische Kräfte irgendeiner Art zu haben. Sie suchten nach Hinweisen auf eine Verbindung zwischen Bewusstsein und Materie, nicht nach außergewöhnlichen menschlichen Begabungen. Im Laufe von 15 Jahren haben Hunderte ganz normaler Menschen an den Experimenten teilgenommen und in dieser Zeit sind Tausende von Serien gelaufen.